dazu kommen, die ihr selbst geschaffen habt, indem ihr den der Schnitt hochlobt und überhaupt nichts hinterfragt. So versucht ihr zu verdrängen, wie schlecht es euch eigentlich geht, indem ihr weiter ziellos horchelt und die Tatsachen verdreht. Und ihr wartet auf den Tag, an dem sich die Probleme lösen, und ihr werdet nie begreifen, dass sie nicht gibt. Und ihr wartet auf die Zeit, in der alles besser wird, und ihr werdet nie begreifen, dass sie nicht kommt. Und ihr wartet auf den Tag, und ihr wartet auf die Zeit, und ihr wartet auf das große Glück, das uns verbunden bleibt. Und ihr wartet auf den Tag, und ihr wartet auf die Zeit, und ihr wartet auf das große Glück, das uns verbunden bleibt. Sagt mir, wo wir heute wären, hätte nur Gleichgültigkeit regiert. Es ist eure Vorstellung von normal, mit der ihr alles denunziert. Und die, die sich Gedanken machen, sind Träumer, Subkulturen und Spinner. Doch während ihr Besserung habt, wird nur alles immer schlimmer.